das Wein, bei Kerzenlicht und Wein, bei süßen Träumereien, beim Wandern durch die Felder irgendwo im Sonnenschein. Wie herrlich das war, so wird's nie wieder sein. Bei zarten Melodien, beim Feuer am Kamin, wir fühlten unsere Herzen, die im heißen Fieber glühen. Wie herrlich das war. Nur keine tragischen Szenen und nur keine Klagen und Tränen, wenn wir uns auch quälen und sehnen, denn so ein Glück kommt nie zurück. Wird's nie wieder sein, wie einst beim ersten Buch, beim ersten Rendezvous, dem Buch der großen Liebe schlug der Wind die Seiten zu. Siehst du, wie ich lache, nimm auch du es nicht so schwer, ich dank dir so.